Krähennest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Im Krähennest für euch wieder der Stefan, aka EBCC, zweiter Tag Essen-Euvicon. Ich bin mal wieder bei den Organisatoren, bei den Technikern und Ähnlichem unterwegs und schau mal, was die hier so alles treiben. Jetzt habe ich hier den Mirko, aka Ed Huwutze. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht noch vom Kreisparteitag in Dortmund. Hallo Mirko. Hallo Stefan. So, erzähl mal so ein bisschen, was du denn heute oder beziehungsweise gestern, heute oder sogar Freitag, Samstag und Sonntag hier in Essen machst. Ja, wir haben ein Intranet gebaut im Unperfekthaus. Alleine um, wir wollten einfach die Traffic hier etwas reduzieren. Wir haben hier ein Intranet gebaut mit einer eigenen Info-Webseite, mit allen Downloads haben wir hier aufgebaut. Das heißt, alles, was an Anträgen irgendwo verstreut auf Wiki, Pets und Liquid Feedback war, auf einer Webseite zusammengebaut und haben dort diverse PDFs zum Download fertig gemacht, die gesamten Präsentationen, also fast alle Präsentationen fertig gemacht, die man dann auf dem Beamer zur Anzeige bringen kann und so weiter und so weiter. Ja, und läuft eigentlich relativ gut. Dann haben wir das Piratenstreaming ja hier drin und ich habe versucht, so ein klein wenig am Unperfekthaus vorbei mit etwas priorisierten Daten das Streaming durch das Unperfekthaus LAN zu jagen, damit wir nicht laufend irgendwelche Verbindungsabbrüche haben, etc. etc. Und es läuft bisher kurioserweise sehr gut. Ist ja prima. Ich glaube, dass der Pirat an sich weiß, was Intranet ist, aber vielleicht kannst du für den, der es nicht weiß, das nochmal kurz genauer erklären. Ein Intranet ist eigentlich ein Netzwerk, so wie das Internet, nur halt eine interne Geschichte, auf die von draußen keiner zugreifen kann. Es gibt hier eine reine Informationswebseite. Man kennt eventuell eine info.de oder com. Und wir haben das so gemacht, dass wir hier eine info.vico haben, mit einer wirklich separaten eigenen Internetadresse, die von außen sowieso niemals zu erreichen wäre. Und können damit eigentlich alles Mögliche machen. Und das lässt sich bis ins Extreme eigentlich erweitern, dass man einen Pet-Server einen eigenen anlegt. Man kann ein eigenes Wiki anlegen und so weiter. Und das wäre dann unter wiki.vico oder pet.vico oder wie auch immer zu erreichen. Und das ist im Grunde genommen einer der ersten Tests für diverse andere Geschichten, weil das wollen wir zum Landesparteitag noch mit einsetzen und so weiter. Also, ja. Ja, hört sich doch gut an. Ich glaube, da kann man auch eine Menge mitmachen, auch wie du sagst, bei zukünftigen Veranstaltungen. Ich sehe hier überall ganz viele Netzwerkkabel. Ist hier alles nur Netzwerk oder habt ihr auch WLAN? Wir haben WLAN dabei, haben aber vergessen, die Access Points mitzunehmen. Das heißt, wir haben hier ein relativ kleines WLAN liegen, wo man in der einen Etage, wo der gesamte Orga-Kram ist, mit rankommt. Und die Leute auch mit reinkommen, bis in den Saal reicht das WLAN, aber leider nicht weiter. Der Rest wird per Kabel gemacht. Alleine das Streaming, das haben die bisher immer per WLAN gemacht. Und WLAN ist eine relativ kuriose Geschichte mit Abbrüchen und Fehlern und hat man nicht gesehen. Und da lässt sich das mit Kabel wesentlich einfacher machen. Also das heißt, du hast im Prinzip so diese technische Voraussetzung geschaffen mit Hardware, also das Rechner organisiert und Kabel und was man so alles braucht, damit hier die EDV funktioniert. Damit die EDV funktioniert, dass man auch drucken kann. Das heißt, wir haben hier einen Drucker im Laden mit drin. Das heißt, man kann auch von überall wirklich mal was ausdrucken und nicht immer an irgendeine Stelle rennen, Stecker rein und hat man nicht gesehen. Also diese gesamte Technik-Fu, sage ich jetzt einfach mal wirklich zentralisiert und dass man von überall eigentlich alles machen kann. Ja, prima. Dann glaube ich, hilft das der Veranstaltung enorm. Ich denke, wir werden in Zukunft bestimmt noch öfter sehen. Du bist da, glaube ich, auch recht aktiv und wünsche dir noch einen schönen Tag heute und viel Erfolg bei der EDV. Ja, den kann ich gebrauchen. Viel Spaß. Tschüss. Okay, tschüss. Ich habe jetzt den Jonas hier. Ich bin immer noch in Essen bei der Euvicon. Der Jonas ist hier Besucher. Jonas, du warst jetzt auch beide Tage hier. Was hast du bis jetzt erlebt? Wie gefällt's dir hier? Ich war bisher in einigen Slots, beispielsweise BGE und die dritte industrielle Revolution. Und ich fand es eigentlich relativ interessant, gerade diese sozialen Themen. Selbst bin ich ja nicht so der Betriebs- oder Volkswirtschaftler oder Wirtschaftswissenschaftler, aber ein grobes Grundinteresse für Wirtschaft habe ich natürlich auch. Die Planung war klasse und ich mag die Alkoholflat hier, um ehrlich zu sein. Die Alkoholflat? Das heißt, du hast das Gesamtpaket gebucht? Ja, ich habe das piratigste Bändchen überhaupt. Ich habe im Gegensatz zu den anderen kein blaues und kein gelbes Bändchen. Ich bin orange. Ja, das orange Bändchen. Das bedeutet, du darfst hier allen Alkohol wegtrinken. Genau. Ich werde mir gleich einfach nochmal einen Weizen holen, dann weißt du, was ich meine. Unperfekthaus. Warst du schon öfters hier? Ja. Und wie gefällt's dir? Es ist natürlich teurer als der normale Tagesablauf, aber man kriegt unglaublich gutes Essen, man kriegt gutes Trinken und man trifft natürlich viele Leute. Das stimmt. Ich bin dieses Wochenende das erste Mal hier. Ich bin absolut begeistert. In welchen AGs der Piratpartei arbeitest du denn mit? In keiner, muss ich dazu sagen. Ich bin in der Pegel Geschäftsordnung NRW sowie in dem neu gegründeten AK Jugend NRW Koordinator. Da arbeiten wir so ein bisschen mit der Fraktion zusammen und nehmen uns halt dieses Querschnittsthema Jugend zur Brust. Ja, perfekt. Gut, danke ich dir. Einen schönen Tag noch und wir werden uns bestimmt bei irgendeiner Veranstaltung mal wiedersehen. Ach, das glaube ich auch. Alles klar, tschüss. Ciao. Euvicon in Essen. Der Tag ist rum. Ich habe jetzt hier den René Hietsch-Theissen und technischer Direktor der Veranstaltung, wenn man so sagen kann. Ist das richtig? Ja, in so halb. Also ich kümmere mich hier hauptsächlich um die Veranstaltungstechnik oder beziehungsweise habe mich bis jetzt darum gekümmert. Und mit dem Streaming und mit dem Internetnetzwerk habe ich gar nichts zu tun, sondern rein mit der Veranstaltungstechnik. Das haben wir schon rausgefunden. Ich habe mit dem Wutze, mit dem Mirko schon gesprochen gehabt. Der hat sich so um Netzwerke gekümmert. Was hast du denn so, was war dein Job, wenn man das so ein bisschen plastisch darstellen kann? Ja, ich habe im Endeffekt dafür gesorgt, dass sich alle gut verstehen, dass der Stream einen guten Audioton bekommt. Und ja, dass der Beamer läuft, also alles, was mit der Veranstaltungstechnik, dass man sehen und hören kann, zu tun hat. Also Audio und Video sozusagen. Und ich habe auch gesehen, du hast mal geguckt, dass hier und da ein Flipchart hinkommt und solche Sachen. Wahrscheinlich wären auch dein Job. Na, ich bin so ein bisschen auch Kontakt zum Haus, komme mit den Leuten hier sehr, sehr gut klar. Und aber auch andere kommen damit gut klar, aber dementsprechend sind die Wege dann ein bisschen kürzer, ne? Jetzt habe ich hier gesehen, du trägst oder du hast einen Gehstock an der Hand. Krücke darf man ja, glaube ich, nicht sagen. Bist du ein bisschen eingeschränkt, aber das hat soweit gut geklappt. Unterstützung war da? Ja, die Unterstützung war auf jeden Fall da. Der Daniel Riebe, unser Schatzmeister aus Sachsen, unser Neugewählter, auch nochmal herzlichen Glückwunsch, hat mir sehr tatenkräftig unter die Arme gebracht. Ja, hat mir sehr gut geholfen und dementsprechend lief das auch alles sehr, sehr gut. Und immer, wenn man Hilfe brauchte, konnte man natürlich, so wie bei jeder Piratenveranstaltung, jemanden drauf ansprechen und das hat auch immer geklappt. Ja, prima. Die Zusammenarbeit in der Orga, so, da waren ja unwahrscheinlich viele Bereiche, die man so braucht. Das ist einem immer gar nicht bewusst. Ich habe die alle kennengelernt. Wie war das so? Also ich fand die Zusammenarbeit im Großen und Ganzen ziemlich gelungen. Natürlich, es war jetzt die erste Euvicon. Man muss sich auch erst einspielen, man muss sich zusammenarbeiten. Schade ist natürlich, dass der Kai Gödde jetzt nicht da ist. Auch nochmal gute Besserungen dahin. Und ich hoffe, dass er beim nächsten Mal dann dabei ist und freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Ich denke mal, dass es definitiv eine zweite Euvicon geben wird. Und ja, bin gespannt. Dann noch einmal kurz ein Wort zur Location. Unperfekthaus in Essen. Wie ist das aus deiner Sicht? Meiner Meinung nach eine perfekte Location, auch sehr, sehr piratig mit dem ganzen System, was hier aufgebaut wurde. Wenn man was braucht, man nimmt es sich, man fragt einmal kurz nach, Essen, Trinken, ausreichend, für jeden was dabei. Sehr, sehr schöne Location. Was mir sehr, sehr gut gefällt, also die Veranstaltungstechnik ist weitestgehend vorhanden. Man muss sich nur um Kleinigkeiten kümmern und man kann mit jedem, der hier im Haus arbeitet, wunderbar reden. Und wenn man ein Problem hat, wird einem auch immer geholfen. Also optimal eigentlich. Perfekt, schönes Schlusswort. Danke ich dir und wünsche dir gleich einen schönen Feierabend. Ich denke, den hast du dir verdient. Danke. Okay, tschüss. Jetzt habe ich die Jella gefunden, war auch beide Tage bei der Euvicon in Essen, bekannt auch als Ninor86. Hallo. Hi. Du warst jetzt also alle beiden Tage da und hast dich auch für Europa- und Wirtschaftspolitik interessiert. Was ist eher so dein Bereich? Beides oder hast du was Bestimmtes? Vorrangig war ich tatsächlich wegen Wirtschaftspolitik da, weil es so ein Thema ist, mit dem ich mich vorher noch nicht so wahnsinnig auseinandergesetzt habe. Und ich dachte, bevor ich mich ewig durchs Wiki kämpfe und alles mir selber anlese und antrainiere, ich hatte die Möglichkeit, hierher zu kommen und dachte, so kriege ich mehr mit, einfacher. Ja. Arbeitest du sonst in irgendeiner AG mit? Ich bin mehr so im Bereich AG Psyche und so ein bisschen mehr so administratives Liquid Feedback Zeug. Inhaltlich keine feste Gruppe, nee. Okay. Wie war denn die Veranstaltung hier in Essen, die Euvicon? Ich fand's tatsächlich sehr angenehm, also von der Stimmung erstmal. Also echt ein Riesenlob an das Unperfekthaus, das ist total unglaublich hier. Hier würde ich gerne noch eine ganze Woche bleiben, einfach um alles mir anzuschauen. Und ich glaube, das hat auch wirklich dazu beigetragen, dass die Stimmung hier auf der Konferenz auch sehr locker war. Ich hatte vorher nicht wirklich eine Vorstellung, wie das abläuft, wer hier kommt. Es waren wenig Leute da, die ich vorher schon wirklich gut kannte. Und es war sehr breites Spektrum irgendwie. Man konnte in alles mal reinschauen, auch schön mit Barcamps und Vorträgen und fand das sehr reichhaltig. Glaubst du da von dem, was du mitbekommen hast, dass wir für den Bundesparteitag dementsprechend auch gute Anträge haben werden? Ich denke, es hat definitiv zur Verbesserung der Anträge beigetragen. Schon alleine Anträge zusammenlegen und einfach ein Austausch nochmal darüber. Das ist wenn man sich face-to-face gegenüber sitzt und darüber diskutiert, da fällt halt nochmal was ganz anderes bei raus, als wenn man das alles nur online macht oder virtuell. Die Anonymität des Internets fällt dann doch ein bisschen weg und man muss dann wirklich mal von Face-to-Face diskutieren, hast du vollkommen recht. Du hast gerade angesprochen, Unperfekthaus. Ich habe das auch das erste Mal kennengelernt und ich fand das auch super genial. Wenn man das mal so auf den Piraten oder mit den Piraten vergleicht, glaubst du, da gibt's gute Zusammenhänge, kann man sagen, das passt zur Piratenpartei? Ja, vielleicht diese Einstellung einfach mal was ausprobieren, was ich mir bei den Piraten vielleicht manchmal sogar noch mehr wünsche, so ein bisschen mutiger sein und einfach mal mehr Mut zum Experimentieren. Wenn sich das die Piratenpartei wieder so ein bisschen mehr zu Herzen nehmen würde, das fände ich, glaube ich, ganz schön. Also so ist vielleicht das hier ein ganz guter Ansatzpunkt, ja. Ja, ich habe von vielen gehört, hier ist es unwahrscheinlich piratig. Und das ist, glaube ich, genau das, was du meintest. Einfach machen und egal wo, egal wann, egal mit wem, hier ist alles möglich. Genau. Ist für dich jetzt so Schluss oder bleibst du noch ein bisschen? Ich muss jetzt noch 3 Stunden nach Hause fahren und ich bin ein bisschen müde, ja. Und ich würde jetzt ganz gerne nach Hause langsam. Aber wie es halt so ist, jetzt wird noch ein bisschen gequatscht und überall bleibt mal hängen. Aber glaube ich, sehr lange bleibe ich nicht mehr. Kann ich verstehen. Deswegen wünsche ich dir sozusagen schönen Feierabend, gute Heimreise und danke für das Interview. Dankeschön, gern geschehen. Den Jo habe ich gefunden bei der Euvicon in Essen. Er sieht etwas fertig aus, müde. 2 Tage Essen war anstrengend, oder? Nicht alles davon, aber ja, insgesamt schon. War es denn erfolgreich für dich? In welcher Form warst du denn beteiligt? Ich war beteiligt in einem Vortrag zum Thema Steuerkonzept mit Sockeleinkommen. Der Vortrag war sehr erfolgreich, fand ich. Natürlich kommt immer noch Arbeit nach, das bleibt nicht aus. Aber ich bin auch erleichtert, dass wir den erhalten haben und gutes Feedback bekommen haben. Ja, hört sich doch gut an. Warst du schon mal in Essen hier im Unperfekthaus? Bisher nicht, aber meine Mitvortragende schon. Okay. 2 Tage Euvicon. Für dich selbst, also du hast auf einer Seite aktiv dran mitgearbeitet, du hast vielleicht auch andere Vorträge angehört, mitdiskutiert. Für dich selbst, was ist dein Ergebnis heute Abend? Was hast du erwartet? Ist das erfüllt worden? Das Ergebnis für mich ist, es gibt immer noch viel zu tun. Aber zum Glück muss man es nicht alleine machen. Also nicht, dass man Arbeit abladen kann, aber doch, dass es zumindest andere gibt, die in die gleiche Richtung ziehen. Das ist ein gutes Gefühl. Ich habe viel Anregungen mitgenommen. Das heißt auch noch etliches Nachlesen, mit Leuten in Kontakt treten und so. Ich kann eigentlich jetzt noch eine kleine Erholungspause gebrauchen, habe allerdings auch gleichzeitig einen Schub, jetzt was anzupacken. Das heißt, Bundesparteitag Bochum kann kommen. Du freust dich drauf und glaubst du, heute was Gutes bewegt zu haben für den Bundespartei, für die Anträge, die da vorgestellt werden? Ich hoffe doch, ja. Lass uns überraschen. Danke dir für das Interview. Wünsche dir gleich einen schönen Feierabend und viel Kraft beim künftigen Kampf. Dankeschön. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.